unserer neuen Zungenbrecher. Der Müller mahlt in der Mühle Korn zu Mehl. Korn zu Mehl mahlt der Müller in der Mühle. Esel essen Nesseln nicht. Nesseln essen Esel nicht.